Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannung lösen und so wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel deine Familie, zur Verfügung hast. Los geht es mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist in unserer Reihe meiner vier besten Tipps für dich, wie du Änderungen erfolgreich in deinem Leben umsetzt. Letzte Woche ging es darum, Entscheidungen zu treffen bzw. bewusste Entscheidungen zu treffen und wie dir das hilft, Änderungen in deinem Leben erfolgreich und schneller umzusetzen. Heute geht es um den Punkt Dringlichkeit definieren. Das heißt, wie dringend, wie wichtig ist dir das, dass du die Änderung, die du gern hättest, auch in deinem Leben umsetzt? Warum ist das so wichtig? Denn je größer die Dringlichkeit ist, desto mehr tun wir dafür. Das ist vom Menschen so ausgelegt, um diese Änderung auch tatsächlich durchzuführen. Du wirst es vielleicht kennen oder du hast es schon mal gehört. Wir haben viele Vorsätze, die wir uns gerade zum Januar an Silvester immer vornehmen. Wir haben viele Vorsätze, uns zum Beispiel gesund zu ernähren oder uns auch mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen. Aber solange die Dringlichkeit dazu noch nicht so hoch ist, haben wir immer so eine Sache, dass wir das mal machen. Entweder machen wir es unregelmäßig oder wir schieben es immer wieder ein Stückchen von einem Tag auf den anderen, von der einen Woche auf die andere Woche. Und so schieben wir es immer nach hinten. Ich erfahre in meinem Coaching oder auch in meinen Gesundheitskursen immer wieder, dass sich zum Beispiel Leute melden, die schon ganz akute Probleme haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Frage stelle in einem meiner Gesundheitskurse, wieso möchtest du in den Kurs kommen? Dann kommt oft die Antwort, ja, ich habe so Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr lange sitzen, ich muss jede halbe Stunde aufstehen, ich kann meinen Job nicht mehr richtig ausführen oder ähnliches. Und da ist ganz klar, die Dringlichkeit ist jetzt hoch genug. Die Schmerzen, die Beschwerden, die kamen mit absoluter Sicherheit nicht von einem auf den anderen Tag. Die haben sich über eine längere Zeit angekündigt. Aber die Dringlichkeit ist jetzt wesentlich höher geworden, weil der Schmerz da ist und das Leid da ist. Und jetzt ist die Dringlichkeit hoch geworden. Und zuvor wäre man ja auch gerne in den Kurs gegangen oder man hätte auch gerne ein paar Übungen gemacht. Aber das geht nicht, weil arbeitstechnisch der Chef wollte ja noch was haben, der Hund, der Hamster, jetzt etwas übertrieben, aber wir haben immer wieder für uns eine Ausrede, sage ich jetzt mal, oder das Gehirn. Wir sind ja vom Gehirn gesteuert, wir sind so, wie wir sind. Haben immer wieder eine Ausrede für uns freigelegt, warum das jetzt doch nicht geht, warum wir dann vielleicht doch keine Zeit dafür haben. Aber wenn die Dringlichkeit hoch genug ist, finden wir auf einmal Zeit dafür. Wenn wir nämlich nicht mehr sitzen können, dann ist der Chef dann doch nicht so wichtig. Da kann man dem Chef auch mal sagen, ich muss jetzt zum Arzt oder ich muss jetzt in einen Kurs für meinen Rücken oder ich schiebe andere Sachen auf oder lege es mir andere Sachen um, schreibe mir andere Freiräume. Und deswegen ist es einfach so wichtig, erst einmal die Dringlichkeit zu definieren. Wie definierst du die Dringlichkeit? Ganz einfach. Nehme dir einen Zettel und rate und ranke, wie wichtig dir ist, diese Veränderung in deinem Leben erfolgreich umzusetzen oder diese Veränderung überhaupt anzugehen. Nimm ein Rating am besten von 1 bis 10. Eine 1 sagt dir, ja, es ist mir eigentlich nicht wichtig, wenn gar nichts anderes mehr ist, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich zu tun habe, dann werde ich versuchen, etwas zu ändern. Das ist eine 1. Und so geht es immer weiter. 10 ist die höchste Stufe, whatever it takes. Das heißt, ich setze das jetzt um, ich ändere das auf jeden Fall. Mir ist das jetzt so wichtig, dass ich alles, aber auch alles dafür tue, um diese Änderung jetzt durchzuführen und dann erfolgreich in meinem Leben zu werden. Das ist also die 10. Suche dir schon einmal einen Bereich aus und ranke jetzt von 1 bis 10. Überleg nicht so lange, denk nicht so lange nach, gerade beim Rating, was dir aus dem Bauch herauskommt, aus der Intuition herauskommt. Das ist oft schon die richtige Zahl, die richtige Einschätzung, wie wichtig dir das wirklich ist. Ich warte einen kurzen Augenblick, bis du mit dem Rating fertig bist. So, bist du fertig? Falls noch nicht, kannst du auch natürlich gerne den Podcast anhalten und kannst in aller Ruhe dich nach einem Thema umsuchen, ein Thema aussuchen und kannst dann das Rating durchführen. Sieh dir einmal das Rating an. Aus meiner Erfahrung, aus jahrelangem Coaching heraus und aus meinen Kursen kann ich ganz klar sagen, wenn du bei dem Rating nicht mindestens eine 8,5 bis 10 stehen hast, von der Wichtigkeit her, wird es im Alltag sehr, sehr schwierig, wird es sehr, sehr schwierig, diese Änderung durchzusetzen. Denn dann ist der Druck und auch das Leiden nicht groß genug und die Wahrscheinlichkeit, dass immer mal irgendwas dazwischen kommt, was dir wichtiger erscheint oder was dem Kopf wichtiger erscheint, ist sehr, sehr hoch. Von daher guck, dass du nur Punkte findest, wo du mindestens auf einer 8,5 stehst. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Die Möglichkeit Nummer 2, die Lösung dazu, du bist weniger wie auf einer 8,5, möchtest aber diese Änderung trotzdem durchsetzen. Möglichkeit Nummer 2, Lösung Nummer 2, ganz klar, die Dringlichkeit nach oben setzen. Wie setzt du die Dringlichkeit nach oben? Dazu auch wieder eine kleine Anleitung, eine kleine Übung. Überlege dir einmal und danach schreibe es dir einmal auf, einen Zettel auf, was es dich kostet, was du alles verlierst, wenn du so weitermachst und wenn du diese Änderung nicht durchführst. Denn das Bewusstmachen wieder hilft dir automatisch, die Dringlichkeit nach oben zu kommen. Nimm mir einmal wieder das Beispiel mit demjenigen, der erst in den Kurs kommt, der erst Sport macht, in dem Moment, wo er so Rückenschmerzen hat, dass er seinen Job nicht mehr richtig ausführen kann. Bei ihm ist zum Beispiel, wenn er sich auf den Zettel kostet, was kostet es mich, wenn ich so weitermache, wenn ich diese Änderung nicht durchführe, ist zum Beispiel ein Punkt, wenn er jede Stunde einmal aufstehen muss, dann kann er jetzt seinen Job noch ausführen. Wenn er aber so weitermacht, was kostet es ihn? Es wird schlimmer und schlimmer werden. Das heißt, er wird seinen Job vielleicht irgendwann nicht mehr nur noch erschwert, sondern er wird ihn gar nicht mehr ausführen können. Das heißt, er hat Probleme, er muss Geld verdienen und er wird Probleme haben, seine Miete oder sein Haus abzubezahlen, sein Auto und so weiter. Er wird auch Probleme haben von der gesundheitlichen Art, dass er dann auch abends nicht mehr mit Freunden weggehen kann, dass er in seiner Freizeit eingeschränkt ist. Das sind jetzt nur 2, 3 Beispiele. Aber in dem Moment, wo du dir diese Punkte aufschreibst, kann ich dir absolut versprechen, dass die Dringlichkeit auf jeden Fall nach oben gehen wird. Denn oft sind uns die Auswirkungen gar nicht so bewusst, bis wir sie einmal aufgeschrieben haben. Und wenn wir sie aufgeschrieben haben und wir gesehen haben, dann ist es eine logische Denkweise. Und aus dieser logischen Denkweise heraus, wir sagen, was uns das alles kostet, was da alles mit zusammenhängt, in dem Fall mit den Rückenschmerzen, mit der Gesundheit. Aus diesem Zusammenhang wirst du sehen, dass du die Dringlichkeit nach oben bekommst. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du Sachen, Änderung erfolgreich umsetzt. In dem Moment, wo die Dringlichkeit nicht hoch genug ist, tun wir uns extrem schwer und werden wahrscheinlich die Änderung nicht durchsetzen. Von daher, der einer der wichtigsten Punkte aus dieser Reihe ist ganz klar, du musst die Dringlichkeit nach oben bekommen. Schluss, Punkt, aus. Ohne dass du die Dringlichkeit nach oben bekommst, wirst du vielleicht auch etwas umsetzen können, aber es wird auf jeden Fall länger dauern und es wird wesentlich härter sein, wenn du es denn überhaupt schaffst. Versuche auch diese Vorgehensweise einmal aus. Es dauert nur ein paar Minuten. Du wirst sehen, wie die Dringlichkeit nach oben kommt, wie du dann schneller und leichter Änderungen aus dem Unterbewusstsein direkt heraustriffst. Denn das Unterbewusstsein, der Mensch will den Schmerz vermeiden. Und wenn er erstmal sieht, was er alles damit bezweckt, beziehungsweise was alles damit passiert, was für Folgen das sind, wenn er diese Änderung nicht vornimmt, dann ist er wesentlich schneller und einfacher dazu begeistern, sage ich jetzt einfach mal, dazu begeistern, diese Sache auszuführen. Das war's für heute. Ich freue mich schon wieder, dich nächste Woche zu hören. Nächste Woche geht's dann um den dritten Tipp, und zwar eine praxiserprobte Strategie bei der Umsetzung. Das heißt, wie setze ich um. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann nimm dir bitte 2 Minuten Zeit und bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreieres Leben für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir, dein Stressminimierer Björn Uhrig.